Kundgabe 6597. Empfangen durch Bertha Dudder am 17.07.1956. Hilfsaktion an jenseitigen Seelen. Die Aufgabe, die euch gestellt ist, erstreckt sich nicht nur auf die Menschen dieser Erde, sondern auch die Seelen im jenseitigen Reich sind euch zur Betreuung übergeben, weil auch ihnen die Möglichkeit erschlossen werden soll, Hörer des göttlichen Wortes zu sein, auf das sie noch nachholen können, was sie im Erdenleben versäumten, auf das sie auch dort noch Jesus Christus finden können, zu dem sie sich flüchten müssen in ihrer Not und Bedrängnis, um von ihm erlöst zu werden. Auch jenen Seelen muss vor allem die Liebe gepredigt werden, weil erst dann ihr Elendszustand behoben werden kann, wenn sie sich Liebekraft erwerben, durch eigenen Liebewillen und dann erst in Liebe tätig sein können. In der letzten Zeit vor dem Ende ist die Erlösung der Seelen im Jenseits insofern vordringlich, weil sie eher bereit sind zur Annahme des göttlichen Wortes, des Evangeliums, der Liebe, als die Menschen auf der Erde. Und weil jede Seele, die im Jenseits aufwärts schreitet, auch wieder für die Erdenmenschen Helfer sein kann, wenn sie gedanklich auf diese nun einwirken kann und ihr Bemühen immer nur die geistige Rettung jener sein wird. Wo der Einfluss von Mensch zu Mensch nur schwach ist, dort kann der Einfluss aus dem geistigen Reich doch noch von Erfolg sein, wenn Menschen an verstorbene Lieben denken und diese schon einen bestimmten Lichtgrad erreicht haben, zu dem ihr als eifrige Arbeiter im Weinberg des Herrn ihnen allzu verhelfen könntet. Darum ist eure Aufgabe auch besonders wichtig, und immer wieder werdet ihr ermahnt, ihr gewissenhaft nachzukommen, auf dass eine solche seltene Gelegenheit ausgewertet werden kann, wo die Seelen des jenseitigen Reiches sich Nahrung für ihre Seelen holen können. Es wird ihnen zwar auch im geistigen Reich die gleiche Nahrung angeboten, aber es ist anfangs ihr Erkenntnisgrad so niedrig, dass sie nicht ermessen können, was ihnen angeboten wird, und eher geneigt sind abzulehnen, wie sie es auf Erden getan haben. Durch eure Vermittlung aber fühlen sie sich angesprochen und wohltätig berührt, weil Gottes Gnade in der letzten Zeit es ihnen besonders leicht macht, zum Glauben zu gelangen, und weil diese unreifen Seelen noch zu sehr mit der Erde verbunden sind, so dass sie auch von der Erde aus leichter zu beeinflussen sind, wie umgekehrt wieder später ihre Bemühungen auch den Menschen auf der Erde gelten, die sie in gleicher Not wissen nach ihrem Leibestode. Immer schon war diese Verbindung und Hilfsaktionen von der Erde zum Jenseits und umgekehrt möglich, aber angesichts des Endes treten sie deutlicher hervor, wenn sich Menschen ihrer Aufgabe bewusst sind und sie sich in Liebe einsetzen für die Rettung der Seelen. Dann segnet Gott solche Verbindungen ganz besonders, und sein Segen bedeutet auch Erfolg. Endlos ist die Zahl der Seelen, die noch um Erlösung ringen, aber endlos auch die Liebe und Gnade Gottes. Ein Liebestrahl aber hat auch eine endlose Wirkung. Und wenn sich ein Mensch nur einsetzt in Liebe für die Erlösung einer einzigen Seele, so wird diese erlöste Seele nun wieder in einem Umfang tätig sein können, dass wieder zahllose Seelen Errettung finden durch sie. Und darum können mit eurer Hilfe noch zahllose Seelen gerettet werden vor dem Ende. Dessen solltet ihr immer gedenken und euch die Bedeutsamkeit eurer Aufgabe stets vor Augen halten. Dann werdet ihr eifrig am Werk sein und unermüdlich schaffen und wirken für Gott und sein Reich. Und Gott wird eure Arbeit segnen. Helfet ihr ihm doch bei der Rückführung dessen, was ewig schon von ihm getrennt ist. Amen.